Ja, also das, was wir hier haben, läuft hier einfach so auf der 3, ja, mit. Da ist was drauf. Dann fährt es auch. Das war jetzt auch drauf. So, wir sind soweit, ja? Und wo nehmen wir? So, wo nehmen wir sonst noch auf? Ja, pass auf. Nö, jetzt nur noch im Studio und hier, ne? Läuft bald? Ja. Bald läuft. Auf der 1, ne? Gedicht von Farben. Das schräg heruntertaumelnde einzelne schwarze Erlenblatt. Die roten Punkte der Hagebutten im schwarzen Graben. Sie machen also, einfach mal so sagen. Nee, Sie brauchen es nicht festhalten. Also, ich halte es fest. Ja. Okay, oh, also, Sie sind gut bei Stimme. Die schwarz gefransten Brüche im grauen Asphalt. Der Hahnenschrei im Nebel. Das apfelsinenfarbene Red des November. Ich hatte nur Bedenken, weil ich persönlich habe das Gefühl, ich spreche nicht 100% normal, so, sozusagen. Aber Sie können ja rausschneiden und genau, sprechen. Genau, so machen wir das. Nee, genau, genau. Erinnerung an John Cage mit der wasserglucksenden Muschel auf seinen Knien. Der raspelnde Ton der Bewegung des Windes an meinem Ohr. Der rostige Ton der Kirchuhr im Nebel. Helmut Heißenbüttel-Homstory. Radioprojekt von Elke Heinemann. Mit Ida Heißenbüttel. Regie Martin Zülka. Kann ja nicht angehen. Na denn. Also an diesem Fleck hat ein Haus seit dem 30-jährigen Krieg gestanden, aber das war nicht praktisch dieses Haus. Einen Kaufvertrag habe ich von 1830 oder 36. Das grüne Giebeldreieck im braun-grauen Reetdach. Und angebaut ist dann, dies war eine Werkstatt. Entschuldigung. Macht nichts. Das Fachwerk war da, die große Tür war nicht da. Das grüne Giebeldreieck im braun-grauen Reetdach im Winter. Wir trafen Günter Grass auf einem Spaziergang, also per Zufall. Und er hatte auch schon geäußert, wo will der hin, Sie nach Borslen? Das ist ja bei uns da. Und so, wir waren dann auch bei ihm mal. Und als er das Haus sah, sagte er so, na, das könnt ihr nehmen, so ungefähr. Das grüne Giebeldreieck im braun-grauen Reetdach im Winter, mittags, plötzlich. Da Helmut gern sozusagen in die Landschaft seiner Kindheit zurückziehen wollte, sind wir dann hierher gezogen. Noch einmal die Elbe. Aber er stellte fest, man kann nicht in seine Kindheit zurückkehren. Ida begleitet mich im Traum überall hin. Und das normale Wohnzimmer oder so. Also da bin ich, weil das Norden ist eigentlich nur zur Straße, eigentlich nur zum Fernsehen abends. Und hier wohne ich praktisch mehr oder minder, weil hier auch der Garten ist. Ida begleitet mich im Traum überall hin. Das ist ein Tischler ursprünglich, der hier auch war. Da hat er sein Holz gelagert. Aber das ist ja alles vor unserer Zeit gewesen. Ida begleitet mich im Traum überall hin. Das ist die Tür, durch die ich eigentlich hätte kommen sollen. Die hier? Ja. Okay. Also aufgewachsen ist er ja in Wilhelmshaven. Und sein Vater stammte eben vom Land, also in der Nähe von Worpswede. Und er war in jeden Ferien oder so da und hat das in gewisser Weise auch wohl als seine Heimat empfunden. Dann. Ich will nicht über meinen Vater schreiben. Ich will ihn aus der Diskussion heraushalten. Denn das meine ich ihm schuldig zu sein. Mit 11 ist er dann nach Papenburg gezogen, weil sein Vater Beamter geworden war. Einziger aus der Familie, der nicht da im Dorf und Umgegend geblieben ist. Mein Vater war der beste Vater, den ich mir denken kann. Und das wiegt mehr als alles, wörtlich alles, was in der historisch definierbaren Welt geschehen ist und geschehen kann. Bei seinem Großvater, also sein Vater und sein Onkel, die haben sich immer Geschichten erzählt. Das ist das Muster. Einer fängt eine realistische Geschichte an, dann setzt er einen drauf, bis der andere schließt die Hase. Das ist ja nur wohl, kann ja wohl nicht sein. Er ist er. Er ist der, der ist. Der, der ist, ist er. Kann hier nicht angehen. Er ist er. Er ist der, der ist. Umgänglich. Der, der ist, ist er. Kritisch. Ziemlich standhaft. Gehen Sie voran, ich folge Ihnen. Ja. Ja, wir haben zwei Treppenhäuser, was auch Anhieb mal alle etwas irritiert. Mein Innenleben ist eine Wohnung, durch die ich hindurchgehe wie ein Windzug am Morgen. Haben Sie eigentlich einen Grundriss von dem Haus hier? Ja. Mein Innenleben ist eine Wohnung, durch die ich hindurchgehe wie ein Windzug am Morgen. Davon Grundriss zeichnen. Als wir herzogen, habe ich ihm gesagt, du hast wenig gerade Wände. Mein Innenleben ist eine Wohnung, durch die ich hindurchgehe wie ein Windzug am Morgen. Heiße Mittel? Ach, das ist die Sprachbox. Sie hatten mir am Telefon so einen schönen Satz gesagt. Ihr Mann hätte gesagt... Sage ich du zu mir oder sie? Ja, das kann ich jetzt nicht wörtlich zitieren. Mir fiel nämlich plötzlich ein, dass ich mit mir selber verwandt bin. Und Verwandte duzen sich natürlich, jedenfalls bei uns auf dem Lande, immer. Sein Leben wäre, ich glaube, unspektakulär gewesen. Also bei dem Wort bin ich mir nicht sicher. Soweit es nicht in Text eingegangen ist. Als ich so weit war, konnte ich mich ohne Schwierigkeiten interviewen. Wenn es auch nicht allzu viel war, was ich aus mir herausbekam. Also 21 geboren, Russlandfeldzug, rechten Unterarm, rechte Hand verloren dabei. Mhm. Dann 46, 47 kamen sie zusammen, Heirat 54, dann vier Kinder, Leiter der Redaktion Radio SC beim Süddeutschen Rundfunk. Wichtig als Kulturvermittler, Literaturvermittler, Förderer, als Redakteur, als Autor selbst. Also ich allein bin Gertrud Stein. Ja, er meinte vielleicht eher kein Bohemleben, keine Weltreisen. Ich allein bin Gertrud Stein. Wir sind jedes Jahr zu Ferien an die See gefahren, nie woanders. Bloß nicht in die Hitze nach Italien oder so. Ich allein bin Gertrud Stein. Hamburg war für ihn die Stadt schlechthin. Er hat da ja lange gelebt, lange studiert. An der Universität haben wir uns kennengelernt. Wenn ich nicht nur ich wäre, sondern wir, wäre ich du, er, sie, es. Da ich bin und nicht wir, bin ich und kann nur von mir reden. Das ist ja labyrinthisch, Ira. Er hat ewig studiert, das glaubt heute gar keiner mehr. Er hat praktisch von 1943, wenn man die Doktorandenzeit mitnimmt, bis 57 studiert. Gelebt hat er von seiner kriegsversehrten Rente. Wenn ich wäre, würde ich, wenn ich von mir rede, von uns reden. Da ich bin und nur von mir reden kann, rede ich nicht von uns. Aber ich denke, indem ich von mir rede, als ob wir. Das ist ja labyrinthisch hier. Ja labyrinthisch. Er hat dann auch einzelne Gedichte irgendwo hingeschickt, aber alle wurden abgelehnt. Aber dadurch hat er dann immer weniger an der Doktorarbeit gearbeitet. Ich rede, als ob ich wir wäre. Wir wären wir, wenn wir von uns reden könnten. Wir hat keine Rede. Wir ist ein Phantom aus ich plus ich plus ich. Dieses Phantom ich plus ich plus ich ist ein Phantom, weil wir nicht von uns reden können. Das ist ja labyrinthisch hier. Topografien. Kombinationen. Gelegenheitsgedichte und Klappentexte. Es war auch so, dass die Germanisten in Hamburg sehr traditionell waren. Es ging immer der schöne Spruch, ein guter Dichter ist ein toter Dichter. Also... Eins, wenn ich schreibe, bin ich nicht ich, sondern ich. Zwei, unterscheide ich, wenn ich schreibe, zwischen mir und mir. Drei, ich unterscheide, wenn ich von mir schreibe, zwischen mir und mir. Vier, wenn ich aber zwischen mir und mir unterscheide, wer ist da nicht und wer ich. Fünf, bin ich denn nicht ich? Sechs, ich bin nicht ich. Na denn. Die Frage ist nur, ob er der ist, weil er unverwechselbar oder weil er auswechselbar ist. Mit allen gut auskam, so niemand Krach kriegte, gelegentlich je zornig. Okay, ach, hier kommt die nächste Treppe. Haus mit Irrgängen. Er hat zu dem Lektor von Bechtle, also wo der erste Band erschien, Leonhard, gesagt, er wollte heiraten. Der sagte, oh Gott, ein Lyriker, der heiratet. Also, das ist eine brotlose Geschichte. Und wollen Sie es nicht lieber lassen, so ungefähr. Und er sagte, nein, also ich wäre die Einzige, mit der er reden könnte. Das ist jetzt hier der ausgebaute Dachboden, darf ich nochmal nachfragen? Haus mit Irrgängen. Mein Job waren die Kinder, Nachbarn, Familie und sowas, war alles mein Ressort. Wissen Sie, wer das Haus ursprünglich gebaut hat? Haus mit Irrgängen. Er hatte immer ein herzliches Verhältnis zu Kindern. Aber er war ja dann voll berufstätig als Redakteur. Ab 58 im Funk durch Anders hingebeten. Was sollen wir überhaupt senden? Max unmittelbar vorm Einschlafen. Nachrichtensperre. Manuels Hände. Projekt Nummer 2. Wir waren stehen geblieben bei... Was sollen wir überhaupt senden? 2 oder 3 Porträts. Eine Radiokollage in Stereo von Helmut Heißenbüttel. Das war eine Entscheidung, die ich Anfang 30 getroffen habe und festgestellt habe, dass es eigentlich kein Beruf ist, freier Schriftsteller. Bis dahin arbeitete er im Verlag als Werbeleiter. Und Helmut hat auch schwere Bedenken gehabt, wegzuziehen. Aber die Stellung war ihm mehr oder minder auf den Leib geschrieben. Die Lust am Programm entwickelt sich ja mit dem, was man machen kann. Und da muss ich sagen, war meine Erfahrung am stärksten, dass ich eine ganze Reihe jüngerer Autoren kennengelernt habe, Peter Rühmkopf, mit denen ich wieder Spaß Peter hatte Herzing, zu arbeiten. Reinhard Baumgart, Peter Dokotjewitz, Jürgen Becker, Ross Wittmer, Arno Schmidt, Ur Wolf, Hans Magnus Enzensberger und Wolf Wondracek. Insofern haben wir damals gedacht, wir ziehen für 2 Jahre nach Stuttgart und sind dann 24 Jahre geblieben. Wir haben ja anfangs, als Anders noch hier war, Studio-Hörspiele gemacht. So, wir sind soweit, ja? Meine erste Aufgabe beim Süddeutschen Rundfunk bestand darin, Hochwasser von Günter Grass für den Funk einzurichten. Er war sonst der Überzeugung, dass ein Schriftsteller einen Beruf haben müsste, um geerdet zu sein. Also nicht irgendwie in Kontakt mit dem normalen Leben zu verlieren. Und zwar ging das eigentlich genau parallel mit den Dingen, die ich sonst geschrieben habe. Also wir sind jetzt hier so weit, dass wir anfangen können. Wenn ihr auch so weit seid, dann sagt doch Bescheid. Ich glaube, das liegt in den Möglichkeiten des neuen Hörspiels drin, dass man auf der einen Seite etwas macht, was also doch ganz verständlich ist auf eine Weise, auf der anderen Seite natürlich als Montage sich aus der normalen Kommunikationssphäre etwas herauslöst. Aber schreiben konnte er eigentlich nur so, dass er in Notizbücher sich Formulierungen oder Ideen notierte, unter Umständen auch sehr gerne beim Gehen, also spazieren gehen, und dass er dann am Wochenende schrieb. Das Haus selbst, in das ich eintrete, das Haus selbst ist sehr schön. Ich gehörte ja nicht zu den politischen Autoren, sondern zu den scheel angesehenen, zu den Bastlern. Auf der anderen Seite habe ich aber ja immer ein politisches Bewusstsein gehabt und das steckt auch drin. Er hat sich aber selber nie als konkreten Dichter gesehen, also Avantgarden schon, aber nicht als konkreten. Dunkle Gänge ins Unbewusste. Mit dem Geräusch der zugefallenen Tür kehrt der Schmerz ins Bewusstsein zurück. In den sogenannten abstrakten Gedichten steckt immer auch latent etwas Politisches drin, steckt politische Stellungnahme drin. Verfolgten. Verfolgte aber werden Gombringer verfolgt, speziell, aber auch andere, Verfolger arbeiteten werden, ja nur mit einzelnen Worten. Und das wollte er nicht. Er wollte nicht auf Sätze verzichten. An die Wand gelehnt, auf die Geräusche des Hauses lauschen. Das Haus, in dem der Wind mit den Türen klappt, an den Mauern wie Sandpapier kratzt und vom Fenster mit den Bäumen knarrt, als wolle er sie entwurzeln. Er schrieb ja aber auch keine Romane. Das einzige dickere Buch war der D'Alembert. Da musste er dann unbezahlten Urlaub nehmen, weil das sah er dann auch ein, dass das gar nicht zu machen war. Berthold Wildermut ist unglaublich eitel. Es spielt sich eine Art Liebesgeschichte zwischen einem älteren Kunstkritiker und einem jüngeren Maler ab. Dann wiederum eine andere Liebesgeschichte zwischen einer Fernsehredakteurin und diesem Kunstkritiker. Das geht so ein bisschen hin und her, das ist alles nicht so sehr ausgesprochen, weil das thematische und die Ideen, die verarbeitet sind, eine größere Rolle spielen. Sylvia and Ellie in the Desert von Irwin Falz. Es gibt ein Projekt Nummer 2, das ist ein Hörspiel, was aus Stücken dieses Buches zusammengestellt ist. Er trägt einen eisengrauen Spitzbart und überblickt die Menge. Ich habe ja vorher etwas veröffentlicht in der Form, in einer Form, die ich Textbücher genannt habe. Der Begriff Text ist gewählt worden, um eine neutralere Bezeichnung zu haben, weder Gedicht noch Prosa. Trotzdem kommen natürlich eine ganze Reihe von Prosastücken darin vor. Und da habe ich Verschiedenes ausprobiert, sowohl thematisch wie auch methodisch. Und ich hatte etwa so 1967 die Idee, dass ich jetzt mal was Komplexeres machen wollte. Nicht jetzt auf einem Einzelstrang, sondern sozusagen mehrere Stränge miteinander verflechten und einen größeren Komplex herstellen, in dem ich halt alles machen konnte, was ich bis dahin ausprobiert hatte. Dass der Prinz tatsächlich eintrifft, das macht ja die Dornröschen-Geschichte erst zu dem Märchen. Es muss nicht jeder alles lesen. Es kann einer anfangen und kann also was überspringen und das nehmen, was ihm gefällt. Er kann dann in der Mitte was lesen, was ihm gefällt. Der andere liest was anderes. Ich wollte ein variables Buch machen. Kann ja nicht angehen. Na denn. Von sich selbst schreiben in der dritten Person. Von sich selbst schreiben als von einer dritten Person. Von sich selbst schreiben als von einem anderen, der mir bekannt ist und fremd zugleich ich der andere, der mir bekannter ist und fremder zugleich. Ich habe von mir geredet als von jemanden, der Eduard heißt. Ich habe sozusagen von mir geredet als von sozusagen Eduard. Ist er der, der ist, als ein Single das Single ist? Oder als ein Multiple? Der er ist. Na denn. Geld gegeben, ohne dass er darauf geguckt. Geld verdient. Jetzt komme ich nochmal zurück auf das Haus. Design hat sie ja offensichtlich beide auch interessiert. Das sind ja hier Designerstühle. Ja, die Einrichtung setzt sich eigentlich zusammen aus alten, von mir geerbten Mahagoni-Möbeln und aus Designerstücken der 60er Jahre. Und dann eben noch ja, IKEA, als wir herzogen. Ich habe eine Weile zu ihm gesagt, du sammelst keine Stühle, du sammelst Plastiken. Vom Redakteursgehalt haben wir gelebt. Aber alles Geld, was er frei verdient hat, das hat er eben für Bücher, Schallplatten und Kunst ausgegeben. Ein Streifen Rebenschwarz. Ja, also dies war sein Arbeitszimmer. Erst hat er oben die Schreibmaschine gehabt, dann hier. Hinterm Schreibtisch wird's unheimlich lebendig. Das ist ein Schreibtisch aus dem Büro, den wollte er mitnehmen. Das hat er auch machen dürfen. Hinterm Schreibtisch wird's unheimlich lebendig. An dem Schreibtisch hat er eigentlich nur gemalt oder ja, also so geplext oder kollagiert oder was immer. Hinterm Schreibtisch wird's unheimlich lebendig. Er hat dann auch Grafik selber gemacht, verstärkt. Der Wassermaler. Zum Ausgleich, wie er sagte, er malte auf Wasser. Im Nebenher, aber am Schluss auch in der Überzeugung, dass er mit der Sprache nicht alles ausdrücken könnte, dass es also auch Gebiete oder Zustände gäbe, die man in der bildenden Kunst besser ausdrücken könnte. Übergelaufenes Wasser rund um eine Blumenvase. Fotografiert hat er schon viel. auch von früh an so wie eine Kamera hatte. Auch mehr Wasser. Die meisten Fotos sind um 1960 entstanden und sind abstrakte Serien. Also Schneebilder, Spuren von Autos im Schnee oder aufgehäufte Baumstämme oder Zäune, Stacheldrahtzäune oder Bäume, die beschneit sind, also auch so ein Muster. Wie gesagt, es waren keine Bilder. Ergeben. Nachher sind die Grenzen zwischen Privatfoto und anderen Fotos eigentlich fließend. Da hat er auch noch von Hertling eins gemacht und von Arne Schmidt. Und auch das Selbstporträt ist aus den 60er Jahren im Spiegel dann fotografiert. Das war das Vergebliche. Also es ist ja ein Raum, in dem fast keine Bücher sind, weil ich sehe fast nur Schallplatten. Ja, da sind nur die Schallplatten, die Bücher sind anders. Und da ist eben der LP-Spieler noch. Was ist ein Hit für mich? Ein Hit ist Musik, die ich zumindest in der Inkubationszeit ununterbrochen wiederholen möchte. Später setzt der Hit Erinnerungsringe an. Wenn man Ohrwürmer verschiedener Art und verschiedenen Herkommens prüft, so kann man feststellen, dass es sich um einen bestimmten Bereich von drei Klangverschiebungen und drei Klangbrechungen handelt. Und zwar immer im Zweideutigkeitsbereich der beiden benachbarten Tonarten. Welche Art von Musik schätzte er? Im Funk gibt es die strenge Unterscheidung zwischen E- und U-Musik. Und das fand er vollkommen verkehrt. Er schätzte Jazz und natürlich moderne Musik überwiegend, aber er schätzt auch klassische Musik. Ich weiß zwar mit Theodor W. Adorno, dass der Hit nur die Lücken des Schweigens bewohnt, die sich zwischen den von Angst, Betrieb und einspruchsloser Fügsamkeit verformten Menschen bilden, aber offenbar vermag doch gerade in diesen Lücken noch etwas zu reagieren, was sonst wenig Stimme hat. Ein erfolgreicher Schlagerkomponist ist der, der ganz in diesem engen Bereich akustisch aufgeht und seine Varianten, vor allem die ganz geringen, überraschenden, beherrscht. Er fand sich inspiriert oder beeinflusst auch von Musik. John Cage haben Sie ja schon genannt. Bestimmte Interpreten hat er auch gesammelt, meinetwegen Glenn Gould. Wenn er aus dem Büro kommt, hörte er Schallplatten und las. Ohne die Musik kann ich mir die Abende gar nicht vorstellen im Grunde. Noch einmal, was ist ein Hit? Nicht nur für mich. Er hat etwas mit Melodie zu tun, aber auch mit Klang, mit der Überraschung des Klangs. So sind die Vierteltonstücke für Klavier von Charles Ives ein Hit für mich oder der Walzer aus den Klavierstücken Opus 23 von Arnold Schönberg. Komposition als Ohrwurm Amalgam. Dann folgt die Generation jener, die ihn effektiv auslöschen wollten, die nicht nur in der Phantasmagorisierung, der Vermeidung, der Tabuierung, der Amalgamierung mit ihm Schluss machen wollten, sondern die den Fortschritt als die Methode bestimmten, keinen Ohrwurm mehr zu haben. Aber der Ohrwurm ist nicht wegzukriegen. Hat das übrigens einen Grund, warum er hier nur die Schallplatten hat in dem Raum? Ich glaube, dass der Raum, als die Schallplatten ausgepackt waren, bereits voll war. Was wollen die denn? Heiße Mütter? Sie hatten mir am Telefon so einen schönen Satz gesagt. Ihr Mann hätte gesagt... Hat man es, wenn man selber Gedichte geschrieben hat und schreibt, leichter oder schwerer mit fremden Gedichten? Das ist eine Frage, die in einen verwickelten Zusammenhang führt. Habe ich nicht überhaupt angefangen, Gedichte zu schreiben, weil ich Gedichte gelesen hatte? Mit 14 Manfred Hausmann imitiert. Und hier geht es mit den Büchern los. Ich habe mich im Lauf eines Lektürelebens, und ich muss dazu sagen, dass ich, seit ich mit Bernie im See bade oder Mümmelmann lesen gelernt habe, lesen und leben, leben und lesen, immer nur als unauflösbare Einheit empfunden habe, durch verschiedene Klimata, Landschaften, Panoramen des Gedichts hindurch bewegt. Mit 18 Stefan George imitiert. Er hat seine Bücher nicht nach dem ABC geordnet, sondern chronologisch. Und so also nach den Geburtsorten. Beim Aufräumen der Schulbibliothek geriet ich 1939, 18-jährig, an einen dünnen Auswahlband mit Gedichten von Stefan George. Die Faszination war so stark, dass sie nicht nur die Gedichte von Rainer Maria Rilke, von dem ich eine zweibändige Ausgabe kurz vorher zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, verdeckte, sondern mich spontan zu Imitationen verführte. Solche Wechselwirkungen sind bis heute wirksam geblieben. Mit 23 Ernst Jünger imitiert. Bei der Bibliothek ist manches einfach eine germanistische Bibliothek. Wenn ich zum Beispiel in den 70er Jahren nicht nur zu Strophe und Metrum zurückgekehrt bin, sondern auch versucht habe, Konzentration zu erreichen durch syntaktische Komplikationen, Umstellungen, Verkürzungen, Engführungen, die der normalen Satzbildung widersprechen, so ist das gewiss nicht denkbar ohne die Lektüre von Gedichten jüngerer Autoren aus der DDR, vor allem Karl Mickels. Und Hans Grimm imitiert dann Ben, Brecht, Eliot, Faulkner, Pound. Es wird ja häufig auch so in der Richtung interpretiert, als ob er ein großer Theoretiker war, der auch was geschrieben hätte. Und dann werden meistens die Frankfurter Vorlesungen herangezogen. Gertrud Stein, Ezra Pound, Rudolf Borchardt. Ich finde, auch seine poetologischen Schriften haben etwas Spielerisches. Erst am Gemachten kann ich erfahren, ob die Erlaubnis zu machen zurechtgegeben war. Die Frankfurter Vorlesungen, die er durch Adornos Vermittlung bekam, haben ihn auf Anhieb gereizt, weil er an der Uni erlebt hatte, dass die Germanistik sehr mit der Vergangenheit beschäftigt war. Eugen Gomringer, Franz Mohn, Ernst Janel, Gerhard Rühm. Da geht es nicht darum, ein abstraktes Gebäude zu errichten. Es gibt keine Regeln, es gibt nur Tendenzen. Außerdem steht im Nachwort, dass es ihm nicht daran lag, ein Gebäude aufzustellen, sondern nur Fragen zu stellen. Peter Gann. Sondern mit den Ideen zu spielen, wie es eben auch in seinen lyrischen oder auch Prosatexten der Fall ist. Ne? Ich selbst halte den Begriff der experimentellen Literatur für ein Produkt der bildungspolitischen Taktik, der sachlich nicht standhält. Dennoch kann man sich mit seiner Hilfe verständigen. Er ist er. Er ist der, der ist. Der ist, ist er. Kann hier nicht angehen. Er ist er. Zu verbindlich. Er ist der. Scharfe Stellungnahmen überschriftlich. Der ist. Ohne jede Rücksicht. Und hier geht's in die Moderne langsam. Manches ist doppelt, weil er meinetwegen Brecht die Versuche sofort gekauft hat, wie sie rauskam. Und auf diese Art und Weise auch Gertrud Stein, wo er gesagt hat, im englischen Seminar fand er Bände, die nie jemand je angeguckt hatte. Die nahm er dann mit und guckte sie an. Ich habe bei der Gruppe 47. Dementsprechend provinziell erschien ihrem Mann ja auch das literarische Umfeld in den 50er Jahren. Ich habe bei der Gruppe 47 ein Gespräch mit Hans-Werner Richter gehabt. Hans-Werner Richter hat also freimütig bekannt, mit der Literatur von Hemm könnte er nichts anfangen. Aber müsste ja wohl was dran sein, wenn sich die Leute so drüber stritten. Schon die ersten Rezensionen des ersten Bandes von 500 Stück war vollkommen konträr. Und das kam dann zur Auseinandersetzung um die Zeit, wie das berühmte Kursbuchheft kam, Tod der bürgerlichen Literatur und so. Dazu habe ich auch Stellung genommen. Und diese Auseinandersetzung hat sich auch in die Funkarbeit übertragen. Und das hat Diskussionen gegeben, das hat Stellungnahmen gegeben. Die eine Hälfte war begeistert, da hätte man eine neue Stimme. Die andere Hälfte sagt, das ist ja ein solcher Schwachsinn und was soll denn das überhaupt und La Polar oder was immer. Negative Dialektik. Nein. Nein. Es gab ja auch einen Kreis, der ihrem Mann nahestand, die in Anführungszeichen experimentelle Literatur, Wiener Gruppe, Max Bense, konkrete Poesie, Gomringer, Mohn. Nein, nein. Nein, nein. Ja, das auf jeden Fall. Bense ergab sich natürlich, weil wir nach Stuttgart zogen, eine ganze Gruppe um Bense bestand zwar überwiegend aus Studenten und Architekten, aber sie mischte das sehr konservative Klima in Stuttgart auf. Gombringer lernte er früh kennen über den Lektor Leonhardt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Er ist ja in gewisser Weise ein Abstrakter, auch wenn man diesen Begriff in der Literatur natürlich nochmal gesondert definieren müsste, im Unterschied beispielsweise zur bildenden Kunst. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein. Es ist ja auch merkwürdig in der bildenden Kunst. Es ist selbstverständlich, dass man abstrakt was machen kann, aber in der Literatur immer noch verlangt wird, dass man erzählen soll und dass es spannend sein soll und unterhaltend. Und ich frage mich da immer, das haben doch nun die im 19. Jahrhundert so gut gemacht. Warum muss man das heute noch machen? Ich verstehe im Grunde nicht, dass ja geradezu eine Aversion gegen Avantgarde lange Zeit bestanden hat. Nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Es ist für die Avantgarde immer schwierig gewesen. Es ist immer eine Nischenexistenz. Ja. Und er hat ja dann auch geschrieben, dass sich Grass beispielsweise gegen diese Nischenexistenz entschieden hat. Also es gab wohl eine frühe Anthologie der Gruppe 47, wo alle noch nebeneinander stehen, sich wohl auch noch sehr nahe sind. Und dann gegen eben zwei Grobrichtungen auseinander. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja, das auf jeden Fall. Und er hat am Mainstream, das kann man auch in der Bibliothek sagen, wenig Interesse gehabt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Da ist dann Jandl und Mayröcker und wer auch immer, zum Teil natürlich auch geschenkt oder gewidmet und so weiter. Und da in dem kleinen Zimmer kommen noch die letzten Bänder. Ach so, jetzt müssen wir so umgehen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja, da ist auch der Rest, meinetwegen Tschernin und so weiter, die letzten Bände. Also praktisch nach dem ersten Schlaganfall ist praktisch Schluss gewesen. Ne? Da hat er noch was zugekriegt, aber eigentlich war dann da nichts mehr. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Naja. Die Frage ist nur, ob er der ist, ist. Direktes Verhältnis zu Babys oder ganz Kleinkindern. Weil er unverwechselbar ist. Immer voll mit jungen Leuten. Oder weil er auswechselbar ist. Viele Berührungspunkte. Das sind die Gästezimmer. Da geht es los mit ausländischer Literatur. Die ist nach Nationen geordnet. Also es ist tschechische und russische. Da ist italienische. Das ist jetzt spanisch, französisch. Da ist englisch, amerikanisch und skandinavisch. Also meistens nicht in der Originalsprache, sondern so wie es auf Deutsch erschienen war. Nicht bin ich, ich. Ich bin es. Es ist es. Jetzt geht's hier weiter, dass sich Freud. Das Problem der Abzehrung meines Ich aber stellt sich nicht ausschließlich mehr unter seinem schmerzhaften Aspekt. Zieh doch endlich den Reißverschluss auf. Trains and boats and planes and boats and planes and trains and trains. Ja, Philosophie und Psychologie. Er hat Freud gelesen und andere Psychoanalytiker. Trains and boats and planes and boats and planes and trains and trains and trains and planes and boats and planes. Ich habe auch gelesen, dass er sich mit der Literatur, der Selbstentblößer, wie er das, glaube ich, genannt hat, auch sehr stark beschäftigt hat. Michaud, Miller, Michel Leris. Nicht bin ich, ich. Ich bin es. Es ist es. Selbstentblößer war nicht darauf gerichtet, sich bloßzustellen, sondern seine eigene psychische Verfassungsstruktur und so weiter zu erforschen. Insofern ist der Begriff vielleicht etwas missverständlich. Selbstvorstellung. Er hatte auf jeden Fall auch ein distanziertes Verhältnis zu sich selber, auch ein kritisches. Was? Wenn ich von mir reden wollte, könnte ich von mir sagen, dass nicht unkorrekt ungenau ausgedacht wäre. Das ist das, was mich interessiert, seine eigene Haltung, die autobiografischen Texte. Waren sie autobiografisch? Ich sehe auch das Selbstironische darin. Nie ein eigenes Auto besessen. Oder Autofahren gekonnt. Nie im Flugzeug geflogen. Nie schlecht zugelaufen, außer im Traum. Nicht wieder rauchen. Keine Durchschläge machen. Immer höflich gewesen zu Schalterbeamten. Keine homosexuellen Erfahrungen gemacht. Nie mit einem Mädchen ins Bett, das größer als ich oder rothaarig. Autobiografische Texte, in Anführungszeichen. Und so weiter und so weiter. Oder 13 Ansätze zur Selbstaussage im Konjunktiv. 1. Aufgefordert, etwas über mich selbst auszusagen. Schweige ich betroffen still. 13. Ich sehe ein, dass ich die Aufforderung, etwas über mich auszusagen, missbrauche zu einer Art von Literatur. Interviews mit sich selbst. Sage ich du zu mir oder sie? Gelegenheitsgedichte auf sich selbst. Erstes. Zweites. Drittes Gelegenheitsgedicht auf mich selbst im Konjunktiv 1980 Ernst Jandl gewidmet. Die Gedichte auf sich selbst sind zum Teil entstanden aus Kritik an der Zeit und damit auch an dem ganzen Betrieb und dass er in diesem Betrieb drinsteckt als Redakteur. Ich bin nicht in der Lage, Realität anders zu sehen als im Zerspiegel meiner mich überschwemmenden Wut. Das war eine ungeheure Wut über die zunehmende Bevormundung, die zunehmende Wichtigkeit von Quoten. Aber ich kann doch wegen dem einen nicht auch den anderen Arsch hofieren. Ich kann doch wegen Augstein nicht auch Springer oder Reich-Rhein-Mützki mögen leiden. Obwohl ich kann wirklich diese oder andere kaum voneinander unterscheiden. So, dass er auch seine eigene Stellung da kritisch hinterfragte. Hätte und wäre gehören lächerlich mir im Konjunktiv, weil was anders gelaufen wäre, sowieso nicht lief. Weil eben es immer mehr Beschränkungen gab, hat er sich früh pensionieren lassen mit 60, was er wegen seines Arms konnte. Und dann ergab sich eben durch Zufall, dass dieses Haus uns angeboten wurde. So, das ist das Krimizimmer. Ich versuche, Gedanken zu lesen. Denn hier sitzen wir doch in einer kleinen, dreckigen Bude, in einem kleinen, dreckigen Nest. So viel ist jedenfalls Tatsache. Sie sind Marlowe. Maigret, Agatha Christie, die Klassiker. Die Polizei war hier. Soll ich sie zurückrufen? Die Polizei würde sich vielleicht freuen, Sie hier zu treffen. Mich geht nichts irgendwas an. Na gut. Er hatte sich angewöhnt, jeden Abend vorm Einschlafen Krimis zu lesen. Sie? Wir? Das? Es? Sie? Ich? Eine? Ja. Sie? Ja. Sie? Ich? Na. Was? Aber. Was? Sie? Jemand. Was? Wir. Wie heißt denn dieses schöne Lied? Zum Schlafen nimmt die Mimi immer ihren Krimi mit ins Bett. Gedicht über die Übung zu sterben. Holzrauch über Heslach blendet Februarsonne, Geräusch am Bahndamm, Zuruf, Echoschritt, Musterlandschaft veraltet. Bis 81 war er Leiter der Abteilung Radio Essay in Stuttgart. In welchen Verhältnissen sonst mein Treiben zu vielem, was sonst hier gilt und ist und nicht gilt und gilt und nichts ist? Und wie sich dieser Zustand sonst in sich selber befinde, darüber wäre wohl viel, denn unser Wesen hat hier... Dann sind Sie nach Borsfleet umgezogen. An den Rändern gelocht, Küsten aus weißen Schirmen, dies unerträglich in es selbst rückwärts dringende Träume vom Vater wie Hafen, das letzte Mal eine unbekannte Nachbarin, legt im Traum ihre Finger um meinen Hals. Fichten sehe ich zwei. Und in der Zeit, 85 bis 87, nach 18-jähriger Pause, hat er wieder Textbücher verfasst. Mein Tagesablauf beginnt mit dem Einsetzen der Zahnprothesen und endet mit ihrer Unterbringung in einem Glas Wasser mit Kugeldent. Textbuch 8 bis 11, ja. Wo es eben auch quasi Autobiografisches gibt und Selbstaussagen. Das hartgekochte Ei zum Frühstück. Das Aufreißen der Briefumschläge zwischen 9:30 und 10:00 mit dem Daumen. Reißen mit dem Zeigefinger. Kann man sagen, dass es im Alter eine stärkere Rückbesinnung gab auf sich selbst? Die Fernsehnachrichten um 20 Uhr, danach 2 oder 3 Glas Rotwein aus der Tüte. Das stimmt, dass das sich hier verstärkt hat, aber es ist eigentlich ein langsamer Prozess gewesen. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, von heute auf morgen hat sich da was geändert. Ins Krimilesen schiebt sich das Bild der von Dornen blutig gerissenen Hand. Das Bild der von Dornen blutig gerissenen Hand, die mich zuschließt. Es stimmt, dass Helmut Schwierigkeiten hatte, sich zwanglos auszudrücken, vieles für sich behalten hat. John Wayne, im mitternächtlich fernsehwiederholten Western überlebt uns alle. Er war allerdings am Ende seines Lebens generell etwas resigniert, weil er eben das Gefühl hatte, das, was er ursprünglich angestrebt hatte, Veränderung der Menschen durch Kultur, dass das nicht geklappt hatte. Übrigens fange ich an, von Herzen verdrießlig und melancholisch zu werden über das Alberne meiner Lage, dass ich nicht fortkomme und nicht recht mehr weiß, wozu ich mich entscheiden soll. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen. Das ist vielleicht zu erklären dadurch, dass unsere Generation nach dem Krieg durch das ganze Desaster sich auf dem Nullpunkt fühlte und auch einen von heute aus gesehen unglaublichen Optimismus hatte, dass man mit Kultur die Köpfe der Menschen verändern könnte. Und durch diese Veränderung eben solche Kriege nicht mehr passieren könnten. So betrachte ich es denn auch jetzt, dass ich eben in der Prüfung bin und nun im Tiegel herumgestoßen werde, bis das neue Leben daraus hervorgehe. Das ist keine spezielle Sache von Helmut, das ist die ganze Generation. Anders hat, glaube ich, mal formuliert, was für Narren wir doch waren. Wir haben an die Literatur geglaubt. Wo wirst du nächsten Sommer sein? Diese persönlichen Erfahrungen sind vielleicht direkter ausgedrückt in den späten Textbüchern. Ich möchte so gerne, ich weiß nur noch nicht was. Mein Herz möchte dieses und mein Verstand möchte das. Ist er der, der ist als ein Single, das Single ist? Oder als ein Multiple? Der, der er ist. Na denn. Kein Choleriker, Archivistiker, ein Einzelgänger. Was ist das hier für ein Zimmer? So eine Art Badezimmer? So hatten wir gedacht, wie wir einzogen, daraus machen wir ein Badezimmer. Dazu ist es dann irgendwie nie gekommen. Das Sagbare sagen, das Erfahrbare erfahren. Das ist eine Badebibliothek. Das ist jetzt mehr Briefe und so autobiografisches, auch Literaturgeschichte und sowas. Das ist jetzt Fotografie und Kunst und die geht dann eben in dem nächsten Zimmer weiter. Das Entscheidbare entscheiden, das Erreichbare erreichen. Ah ja. Matisse. Hier ist alles Kunst und da ist alles Fotografie. Das Wiederholbare wiederholen, das Beendbare beenden. Louis Aragon, Jean Cocteau, Plastik unseres Jahrhunderts. Das Nicht-Sagbare. Das Nicht-Erfahrbare. Das Nicht-Entscheidbare. Das Nicht-Wiederholbare. Das Nicht-Beendbare. Das Nicht-Beendbare nicht beenden. Was in meiner neuen Kunstrichtung da war. Und zum Schluss habe ich bemüht mich, doch so sehr bin ich nur ein Herumfuscher. '87 war der erste Schlaganfall. Das ist aber auch das Jahr, in dem er eine Position als Writer in Residence in Warwick angenommen. Ja. Da sind sie dann nach England gegangen. Warwick Lesson. Ja, aber das war ja nur ein paar Monate. A very hard land of English history, Supermarkt überkrustet. Er war in der Zeit fast depressiv. Nachts habe ich das Gefühl, das war ein Vorbote. Was ich vermisse, vermischt sich. Was sich vermischt, wird das, was ich nicht länger vermisse. Also der Anfang vom Ende. Tage, die zäh vorbeigehen wie Leim, der festklebt an jedem Fingerknie. Einen Text habe ich gefunden, der heißt Erlebnisgedicht Nummer 2 in Klammern Rollstuhlexistenz. Das war dann wohl, glaube ich, nach alles in Dreiviertelhöhe. Es leid sein, nur in Dreiviertelhöhe zu sehen. Nach dem zweiten Schlaganfall. Ja. Ja, das ist also eine ganz authentisch oder direkte Aussage. Ja, da saß er wirklich schon im Rollstuhl. Alles in Dreiviertelhöhe, Auge in Auge mit Schafen, Kälbern und Fenstern. Wie haben Sie das hier im Haus gemacht, als Ihr Mann im Rollstuhl saß? Haben Sie dann hier unten ein Bett gehabt? Dazwischen zur Abwechslung Fernsehen. Wir hatten da ein Bett. Und im Bad sind Griffe und so weiter. Das hatten wir dann so eingerichtet. Montags Peter Strom, Miss Marple mittwochs, Sherlock Holmes donnerstags. Treppen, die kann man ja nicht mehr bewältigen, dann ist klar. Die Sonne, der Wind wie eh und je. Er hat ja zwei Schlaganfälle gehabt, einen 87, da zog sich alles noch praktisch hin. 90 den zweiten, da saß er also im Rollstuhl. Erinnerung auch hier an Hamburg, Osterkauf mit Ida und Erika Straße mit Lisi. Gemüt ansetzend. Da schreibt er, Herzenswunsch, dies alles in Vergangenheitsform umzuschreiben. Ich habe gelesen, dass er sich dann wohl auch in der Zeit Fragen gestellt hat, wie bin ich ein aus der Mode gekommenes Fossil? Wenn ich nur auch hier über andere und über mich selbst schon so ruhig und klar wäre, immer noch ist die Zeit der Prüfungen nicht vorüber und oft liegt es schwer auf mir. Wird mein Werk nach meinem Tode überhaupt noch wahrgenommen? Mehr kann ich für jetzt nicht sagen. Ich werde meine Schuld an das Zeitalter redlich abtragen, je eher, je lieber. Kann ich, auch das wohl eine wichtige Frage für ihn, kann ich vor meinem Tod meine Schallplatten noch alle einmal hören? Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist zu schön, um wahr zu sein. Ja, oder meine Bücher einmal lesen. Autor heißt Urheber, lesen heißt sich selber literarisch affizieren. Er sprach immer weniger und ich habe dann versucht, mit Diktiergeräten da noch irgendwie das weiterzutreiben, aber das war nicht möglich. Jeder rechtliche Autor schreibt für niemanden oder für alle. Er war jemand, der schrieb alleine. Er korrigierte selber. Lecture d'une écriture, mais aussi écriture d'une lecture. Unter Mithilfe von jemand anders zu schreiben, das ging nicht. Er ist er. Er ist der, der ist. Der, der ist, ist er. Kann hier nicht angehen. Er ist er. Er ist der, der ist. Umgänglich. Der, der ist, ist er. Kritisch. Ziemlich standhaft. Einfache Sätze. Während ich stehe, fällt der Schatten hin. Und hier sind dann die eigentlichen... Ach, jetzt sind wir wieder an der Eingangstür, die keine ist. Morgensonne entwirft die erste Zeichnung. Blühen ist ein tödliches Geschäft. Das Archiv ist ja eigentlich in der Berliner Akademie der Künste. Im Grunde ist da aber nur, sind die Manuskripte, Übersetzungen, Briefe. Ich weiß gar nicht mal, ob sie alle Bücher haben. Da fehlt einiges. Ich habe mich einverstanden erklärt. Aber Sie sind ja eine wackere Nachlassverwalterin, das kann man ja nun sagen. Ich liebe. Er ist ja dann gestorben, 96 in Glückstadt. Ja, im Krankenhaus dann. Aber er war nur ganz kurz im Krankenhaus. Bei dir war es immer so schön und es fällt mir unsagbar schwer zu gehen. Bestattet worden ist er direkt hier nebenan auf dem Friedhof. Ja, das können Sie angucken, das ist gleich da drüben, weil es eben einfach schön ist, dass er hier direkt neben dem Haus liegen kann. Ich sage dir noch einmal, Gefühl für dich ist ein Gefühl ohne Ende. Ich glaube, ich überlasse Sie dann einem Ruhepäuschen, bevor die nächsten Anrufe kommen. Ich erinnere mich, dass er sagte, naja, was bleibt von mir? Und dass ich sagte, das musst du gerade sagen, was soll ich denn da sagen? Und darauf sagte er, ja, aber du hast die Kinder. Also er meinte, ich hatte die Kinder großgezogen. Heißen würde. Es wird in wieder 100 Jahren so ein Frühling sein. Ja, du, ich habe gerade Besuch, kann ich dich nachher zurückrufen? Ja, gut, tschüss. Helmut Heißenbüthel, Homstory. Radioprojekt von Elke Heinemann. mit Ida Heißenbüttel. Unter Verwendung von Texten und Radiosendungen von und mit Helmut Heißenbüttel und den Stimmen Siri von Apple und Alex von Aristech. Technische Realisation: Corinna Gartmann, Sebastian Ohm und Christian Alpen. Regie: Martin Zülker. Redaktion: Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 2013.